But revenge is a trail. Decent pig, dug it. Don't be harming your land. Don't be cut into state. What we gain in fight of wisdom, let's attack. Open up the fear. Here, kind of man. Damn here, yeah, damn skinheads. Die Wunde brauchen an dem Gesicht. Und der Kulte der Deutschen, die Kulte in Griechen. Und das gelingt euch nicht. Wir sind Skinheads. Für immer kurzes Haar. Wir sind Skinheads. Ist das nicht wunderbar? Ja. Dann läufst du die Straße lang. Und dann wieder wimmel dich so nah daran. Er beschimpft dich mit Nazi-Schwein. Das zu ignorieren, fällt dir im Traum nicht ein. Denn wir sind Skinheads. Die Wut im Bauch und den Arzt im Gesicht. Unser Grund, unser Stolz, ständig wollt ihr ihn brechen. Doch das gelingt euch nicht. Wir sind Skinheads. Für immer kurzes Haar. Wir sind Skinheads. Ist das nicht wunderbar? Wir sind Skinheads. Die Wut im Bauch und den Arzt im Gesicht. Unser Kult, unser Stolz, ständig wollt ihr ihn brechen. Doch das gelingt euch nicht. Wir sind Skinheads. Für immer kurzes Haar. Wir sind Skinheads. Ist das nicht wunderbar? Wir sind Skinheads. Die Wut im Bauch und den Arzt im Gesicht. Unser Kult, unser Stolz, ständig wollt ihr ihn brechen.